So turn with me to the book of Hebrews. Blättert mit mir zum Hebräerbrief. And I just want you to read a couple verses with me. Ich möchte mit euch ein paar Verse daraus lesen. Now keeping the temple in mind. Nun denkt an diesen Tempel. Let's go to Hebrews chapter 9. Geht zu Hebräer 9. Verse 1. Vers 1. And let's pray. Und dann beten wir. Father, bless this. We ask you. Vater, wir beten, dass du das segnest. Your word to our hearts in Jesus' name. Dein Wort in unserem Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Now even the first covenant had regulations of divine worship and earthly sanctuary. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. For there was a tabernacle prepared. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet. In the wilderness it was like a tent. Also in der Wildnis damals, in der Wüste war es wie ein Zelt. But in the city it was a temple. In der Stadt war es dann ein Tempel. It had basically the same format. Im Prinzip die gleiche Ausmaße. In which there was the lampstand. Darin gab es die Leuchter. And the table. Den Tisch. And the sacred bread. Die Schaubrote. This is called the holy place. Das wird das Heilige genannt. Behind the second veil. Hinter dem zweiten Vorhang there was aber a tabernacle, gab es ein Zelt, which is called the Holy of Holies, das das Allerheiligste genannt wird. No one had seen this except for the high priest. Niemand außer den Hohepriestern hat diesen Ort jemals gesehen. Verse 4, having a golden altar of incense. Vers 4, das einen goldenen Räucheraltar hat. And the ark of the covenant covered on all sides with gold. Und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes. In which there was a golden jar holding the manna and Aaron's rod which budded and the tables of the covenant. In welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost war, und die Tafeln des Bundes waren. And above it the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit. But of these things we cannot speak now in detail. Die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. And we won't either. Und wir werden das auch nicht machen jetzt. But now when these things have been so prepared. Da aber dies so eingerichtet ist. So exactly. Und zwar genau so. The priests are continually entering the outer tabernacle performing the divine worship. Gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste. On the one side there was 12 loaves of bread. Da auf der einen Seite gab es die 12 Brotlaibe. On the other side there was 7 candlesticks. Auf der anderen die 7 Kerzenleuchter. Candelabra with 7 candles. Die Leuchte mit den 7 Kerzen drauf. And as you go toward the curtain, und wenn du dich zum Vorhang hin bewegt there was hattest, an altar of incense. Da gab es einen Räucheraltar. And it speaks of our spiritual life. Und das ist ein Bild von unserem geistlichen Leben. The word of God as the bread that we eat. Das Wort Gottes als Brot, das wir essen. Illuminated by the Holy Spirit. Erleuchtet durch den Heiligen Geist. And our prayer life before God. Und unsere Gebete vor Gott. And all of these things could not get us into the Holy of Holies. Aber alle diese Dinge konnten uns nicht in das Allerheiligste hineinbringen. The experience that we can have in the New Testament, Abraham did not have. Die Erfahrungen, die wir im neuen Bunde machen können, hat Abraham nicht machen können. And you see that as we read on. Und ihr seht das auch, wenn wir hier weiterlesen. But into the second, verse 7, only the high priest enters. Nun Vers 7, in das zweite aber einmal im Jahr allein geht der Hohepriester hinein. Once a year, not without taking blood. Nicht ohne Blut. He had to go in with the blood and sprinkle it. Er musste da Blut dabei haben und das auf die Sachen besprengen. Which he offered for himself and for the sins of the people committed in ignorance. Das er da bringt für sich selbst und für die Verirrungen des Volkes. Now listen to this verse. Nun schaut euch den nächsten Vers an. Through this whole illustration that God gave them, diese ganze Illustration, die Gott ihnen gab, the Holy Spirit is signifying this, zeigt uns der Heilige Geist Folgendes, that the way into the holy place has not yet been disclosed, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht geoffenbart ist, while the outer tabernacle is still standing, solange das vordere Zelt noch Bestand hat, which is a symbol for the present time. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered, which cannot make the worshipper perfect in conscience. Nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. So the priest would always have to go back and sacrifice again and again. Also der Priester musste immer wieder zurückgehen dort hinein und immer wieder gleiche Opfer bringen. Okay, verse 11. Nun Vers 11. But when Christ appeared as a high priest, Christus aber ist gekommen als Hohepriester of the good things to come, der zukünftigen Güter. Watch this one. Beachtet jetzt Folgendes. He entered through the greater and more perfect tabernacle. Und ist durch das größere und vollkommenere Zelt eingetreten. Not made with hands. Das nicht mit Händen gemacht. That is to say, not of this creation. Das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist. And not through the blood of goats and calves. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern. And here it is. But through his own blood. Nun kommt der wichtige Punkt, sondern mit seinem eigenen Blut. He entered the holy place. Ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen ist. Once for all, having obtained eternal redemption. Ein für alle Mal und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Now Mary goes to the tomb in John chapter 20. Nun, in Johannes 20 lesen wir, dass Maria zum Grab geht. And he's, and the tomb is empty. Und das Grab ist leer. So she runs back and tells Peter and the gang. Sie läuft dann zurück und sagt den anderen. And Peter and John run toward the tomb. Was geschehen ist und Petrus und Johannes laufen zum and Grab. We probably could track the way that they ran. Wir könnten vielleicht sogar zurückverfolgen, welchen Weg sie damals they nahmen. They ran through that gate and out into the garden. Sie rannten durch dieses Tor und dann hinaus zum Garten. John is quicker, so he gets there first. Johannes ist schneller, er kommt als erster dorthin. But Peter comes lumbering around the corner and winds up at the door. Und der Petrus kommt da dann um die Ecke und bleibt dort beim Tor kurz stehen. And then he goes right in. Und er geht aber gleich hinein. And then John looks in. Und der Johannes schaut aber nur hinein. And an amazing thing happens. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. As John sizes up the situation, wie Johannes diese Situation so betrachtet, I think he got a smile on his face. Ich glaube, dann hat er zu lächeln begonnen. Because the scripture says, and he believed. Weil in der Schrift steht, und dann glaubte er. Like, wow, he has risen from the dead. Wow, er ist auferstanden von den Toten. They leave and Mary comes to the tomb. Nun, sie gehen dann weg und Maria kommt zum Grab. She's slower, it took her a while. She'd run there, so she was tired. She probably walked back. Sie hat ein wenig länger gebraucht. Sie ist ja zurück, sie ist zuerst hingelaufen und dann wieder zurückgelaufen. So now they're back in the city and she comes out. So sie sind wieder zurück in der Stadt. Sie geht jetzt hinaus. And she looks into the tomb. Und sie blickt in das Grab hinein. And suddenly she sees two angels. Und plötzlich sieht sie zwei Engel. Men dressed in white. Männer in weißen Kleidern. And she's asking them where they've put him. Und sie fragt sie, wo haben sie ihn hingelegt? They say, who are you seeking? Und sie sagen, wen suchst du? And there's some conversation there. Und sie unterhalten sich ein wenig. Then someone comes through, starts to come through the door. Und dann kommt da jemand durch die Tür. She looks back. Sie schaut zurück and assumes it's a gardener. Und sie nimmt an, dass es der Gärtner ist. But it's the Lord. Aber es war der Herr. And who are you seeking? Wen suchst du? Where have you laid him? Tell me where you've buried him. Wo habt ihr ihn denn hingelegt? Wo habt ihr ihn begraben? And then the Lord says, Mary. Und dann sagt der Herr zu ihr, Maria. And Mary says, Teacher. Und die Maria sagt, Meister. But then the Lord says something very interesting. Und dann sagt der Herr aber etwas sehr Interessantes. He says, "Don't touch me." Er sagt, greif mich nicht an. I've not yet ascended to the Father. Ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. To my God and your God. Zu meinem Gott und deinem Gott. To my Father and your Father. Zu meinem Vater und deinem Vater. I've not yet ascended. Ich bin noch nicht aufgefahren. And here we read in Hebrews where the Lord enters the greater tabernacle. Und hier lesen wir im Hebräerbrief, dass der Herr hineingeht in dieses größere Zelt. The throne of God. Der Thron Gottes. Where God is. Wo Gott ist. And he presents himself to the Father. Und er stellt sich seinem Vater selbst dar. As the resurrected Christ. Als der auferstandene auferstandene Christus. Finishing the entire thing. Das Ganze zu einem Abschluss bringen. I mean, when he died, it was finished. Als er starb, war es vollendet. But he descended into hell. Aber er ging hinunter in die Hölle. And still had to trust that the Father would raise him from the dead. Musste aber immer noch darauf vertrauen, dass ihn der Vater von den Toten auferweckt. Still very human. Noch sehr menschlich. And trusting. Vertrauen. And on the third day he rises from the dead. Und am dritten Tag steht er dann von den Toten auf. He appears to a few disciples. Er erscheint einigen Jüngern. He has not yet gone to his father. Er ist noch nicht bei seinem Vater gewesen. Imagine the joy in his heart. Stellt euch die Freude vor, die er im Herzen hatte. Now the high priest, when he was performing his duty in the temple. Nun, als der hohe Priester seine Pflicht im Tempel tat, once he began to prepare the sacrifice, wenn er mal begonnen hatte, diese Opfer darzubringen oder herzurichten, konnte niemand mehr angreifen. If someone touched him, he'd have to go clean and start over again. Wenn ihn da jemand berührt hatte, dann musste er wieder von vorne beginnen, sich erneut reinigen. And Jesus is our high priest. Und Jesus ist unser Hohepriester. Don't touch me. Berühre mich nicht. I have not yet ascended. Ich war noch nicht beim Vater. And then he ascends to the Father. Und dann geht er zum Vater. And presents himself. Und stellt sich dort dar. Our Lord and our Savior. Unser Herr und unser Retter. A most wonderful reunion between the Son and the Father. In dieser wunderbaren Vereinigung zwischen dem Vater und dem Sohn. Now watch this. Go to chapter 10 and we'll start to close. Nun schaut einmal im Kapitel 10 und dann wollen wir abschließen. Verse 19. Vers 19. Now this is very powerful. Das ist was sehr sehr kraftvolles. And you can read chapter 9 and 10 yourself. Ihr könnt die Kapitel 9 und 10 für euch selbst lesen. Okay. Let's look at verse 10. Schauen wir beim Vers 10 einmal. By this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Every priest stands daily ministering and offering time after time the same sacrifices which can never take away sins. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Can never take away sins. Niemals Sünden hinwegnehmen These können. These things are a shadow. Diese Dinge sind ein Vorschatten. They're all typology. Das ist alles ein Typus. It's all pointing to Christ. All das weist hin auf Jesus Christus. Pointing to God's Lamb. Auf das Lamm Gottes hinweisen. All illustrating the way it should be. Das illustriert nur so, wie es dann sein soll. Giving everyone a mindset. Und gibt jedem eine Vorstellung. Of how God is. Eine gedankliche Vorstellung. And what his nature is. Und welches sein Wesen ist. But these things in themselves could never take away sin. Aber diese Dinge an sich könnten niemals Sünden wegnehmen. Verse 12, but he, having offered one sacrifice for sins. Vers 12. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht. For all time. Und zwar für immer. Sat down at the right hand of the Father. Sich zur Rechten Gottes gesetzt. Watch the power of verse 13. Schaut euch diesen kraftvollen Vers 13 an. Waiting from that time onward. Fortan wartet er. Until his enemies be made a footstool. Bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. For his feet. And he's still waiting. Und er wartet noch immer. And he's coming back. Und er wird zurückkommen. The second coming of Christ. Das zweite Kommen von Christus. The Jesus that walked in this historic Jerusalem. Jesus, der in diesem historischen Jerusalem ging. Is going to come back. Er wird wieder zurückkommen. And at this very moment he's seated at the right hand of the Father. Und jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters. And he's waiting. Und er wartet. And he's waiting. Er wartet. And he's waiting. Er wartet. Until the Father says now. Bis der Vater dann sagt, jetzt. And all the book of Revelations will begin to unfold. Und das ganze Buch der Offenbarung wird sich dann aufblättern. And the lion will become a lamb. And the lamb will become a lion. Und das Lamm wird dann zum Löwen werden. And he will take possession of the earth. Und wird dann seine, die Erde in Besitz nehmen. And he will set up his kingdom. Er wird sein Königreich aufrichten. And when we buy the newspaper in the morning, und wenn wir in der Früh die Zeitung kaufen, it's going to talk about Jesus every day. Wird dann jeden Tag von Jesus zu lesen sein. It's not going to be the world system that we see today. Da geht's dann nicht mehr um das Weltsystem, das wir heute jeden that Tag is sehen. So against God. Das so gegen Gott eingestellt it's so ist. Against anything that has to do with Christ. So gegen alles eingestellt ist, was nur mit Christus but zu tun hat. But now look at verse 19. Aber schaut euch Vers 19 jetzt. Therefore, brethren, da wir nun Brüder, this is us. Das sind wir. Therefore, brethren, da wir nun Brüder, speaking directly to every single person in this hall. Da wird jeder einzelne hier angesprochen in diesem Raum. Therefore, brethren, da wir nun Brüder, since we have confidence. Right there, verse 19. Durch das Blut Jesu Freimütigkeit since haben. Since we have confidence to enter the holy place. By the blood of Jesus. Da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Think of this reality. Stell dich einmal diese Realität vor. Abraham did not have this. Abraham hatte diese Realität Moses nicht. Did not have this. Auch Mose nicht. David did not have this. Auch David nicht. This is a verse 20, a new and living way. Das ist ein neuer und lebendiger Weg, wie es in Vers 20 heißt. He inaugurated for us, here it is, through the veil. Den er uns eröffnet hat, und zwar durch den Vorhang. That is his flesh. Das ist durch sein Fleisch. Through the veil. Durch den Vorhang. Through his death. Durch seinen Tod. This huge veil between the priests and the holiest of God. Dieser riesige Vorhang, der da zwischen den Priestern und dem Allerheiligsten Gottes war. Was torn in two. Er war zerrissen worden. Is gone. Er ist weg. And therefore we now as God's people. Und deshalb haben wir jetzt als die Leute Gottes. We can come with confidence into the holiest of God. Die Möglichkeit in das Allerheiligste mit Zuversicht einzutreten. Here's my question. Nun meine Frage. When was the last time you were in the Holy of Holies? Wann wart ihr zum letzten Mal im Allerheiligsten? When was the last time? Wann war das zum letzten Mal? You knew you were in God's presence. Und ihr wusstet, dass ihr in der Gegenwart Gottes wart. See, there's the outer court. Da gibt es diesen äußeren Vorhof. Many Christians are just outer court Christians. Nun, es gibt sehr viele Christen, die sich nur in diesem Vorhof bewegen. Many people are outside of the tabernacle. Viele befinden sich draußen, da außerhalb des They're Zeltes. Not saved. Sie sind nicht errettet. Because to come into the tabernacle, the first thing you saw in the wilderness tabernacle was where they offered the sacrifices. Weil damals, als sie in der Wüste dieses Zelt errichteten, da war der erste Bereich dieser Bereich der Opfer. And to get in, to become a priest. Und um als Priester dann weiter hineinzugehen zu können. We are now a priestly people. Für uns, wir sind ja auch jetzt Priester. They had to offer the sacrifice right there. Da mussten sie dort ein Opfer darbringen. And many Christians are just in the outer court. Und viele Christen bewegen sich nur in diesem äußeren They're Vorhof. Saved. Sie sind errettet. And then there's the laver where you wash. Und dann gibt's dort diese Waschbecken, wo man sich wuscht. 1. Johannes 1:9. You know, if I sin, God forgives me. Wenn ich sündige, vergibt mir Gott. And that's basically their life. Und so ist eigentlich ihr Leben. They know they're saved. Sie wissen, dass sie errettet sind. They know they fail. Sie wissen, dass sie versagt haben. And they ask forgiveness. Und sie bitten dann um Vergebung. But there's a holy place. Aber es gibt ein Allerheiligstes. There's the first Tabernacle inside. Oder da ist zunächst dieser erste Bereich in diesem Tempel. This is where the priests would work. Das war der Bereich, wo die Priester ihre Arbeit taten. Das ist ein Bereich, der unser Leben There's darstellt. The word of God. Da ist das Wort Gottes. There's the illumination of the Holy Spirit. Da ist die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. It's a deeper presence with God. Das ist eine tiefere Gegenwart von Gott. Just before the great curtain. Aber noch vor diesem großen Vorhang. There was an altar of incense. Da gab es diesen Räucheraltar. And this altar of incense spoke of my personal humility before God. Und dieser Räucheraltar ist ein Bild meiner persönlichen Demut vor Gott. My personal devotion. Meine persönliche Anbetung. The secret place of my heart. Dieses ganz Geheime in meinem Herzen. Like Cornelius, who prayed, so wie der Cornelius betete in, Acts chapter 10, in Apostelgeschichte 10. And the angel said, Cornelius, your prayer has come as incense before the Lord. Und dann lesen wir vom Engel, wie er sagt, Cornelius, deine Gebete sind aufgestiegen vor Gott. But for Cornelius, Aber für Cornelius, the curtain was still there. War dieser Vorhang noch vorhanden? He had not heard the gospel. Er hat vom Evangelium noch nichts gehört. He had not applied the blood. Er hat dieses Blut noch nicht für sich angewendet. He was still blind to the privilege that he had. Er war noch immer blind in Bezug auf dieses Privileg, das er hatte. The privilege had not yet been given to him. Dieses Privileg wurde ihm noch nicht gegeben. He had not put his personal faith in Christ. Er hat seinen persönlichen Glauben noch nicht an Jesus Christus gerichtet gehabt. And then he received the Lord. Und dann empfängt er den Herrn. And the curtain is gone. Und dieser Vorhang ist weg. And we have an experience as New Testament believers. Und als neutestamentliche Gläubige haben wir eine Erfahrung. The Word of God. Das Wort Gottes. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. And an altar of incense. Und einen Altar, einen Räucheraltar. Into the holiest of God. Hinein in das Allerheiligste von right Gott. Before his throne. Vor seinem Thron. By faith. Durch den Glauben. Through prayer. Im Gebet. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you. Danke. That I have access. Dass ich da Zutritt habe. The high priest didn't even have this in reality. Sogar der Hohepriester hatte das nicht. The way to the holiest is open. Der Weg hinein in das Allerheiligste ist jetzt offen. This is where our life gets transformed. Und dieses Leben wird da verändert. As we fellowship with God. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, in this holy place, in diesem Allerheiligsten, we get alone in our room, wir ziehen uns zurück in unseren persönlichen Bereich, and the altar of incense, und da ist der Räucheraltar. Oh Lord, oh Herr, I've got to do something right now. I need your help. Ich muss jetzt etwas machen. Ich brauche deine Hilfe dabei. Father, I thank you that you always hear me. Vater, ich danke dir, dass du mich immer and hörst. I have access. Dass ich Zutritt habe into your very presence. Zu dir hin, in deine Gegenwart. Thank you. Danke. We have access with confidence into God's very presence. Wir dürfen voller Zuversicht in die Gegenwart Gottes treten. But it's through the blood. Aber es geschieht durch das Blut. And there's two mistakes that Christians make. Und da gibt es zwei Fehler, die Christen machen. Number one, they think that they can just go into God's presence. Der erste, sie denken, sie können einfach in die Gegenwart Gottes treten. Through human goodness. Durch die menschliche Güte oder das menschliche Gutsein. Their Christianity. Und ihr Christsein. Turns into some kind of works program. Wird dann zu einem Art Werkeprogramm. Where they believe in the first sacrifice. Das heißt, sie glauben an das erste Opfer. Yes, Christ died and gave us salvation. Ja, Christus starb und er gab mir die Errettung. Yes, I believe that. Yes. Ja, das yes, glaube ich. I would fight for that. Ja, dafür yes. kämpfe ich. Da don't you ich say ein. Anything about Jesus? I'll punch you. Sag nichts gegen Jesus. Ich schlag dir nicht drauf. That's my younger brother did that, right? So hat das mein jüngerer Bruder mal gesagt. You don't say nothing about Jesus. I'll punch you out. Sag nichts über Jesus, ich prügel dich da raus. Give me another beer, bartender. Gib mir noch ein Bier, right, Ober. Right. Watch, we believe in Christ. Wir glauben an Christus. But aber are we a holy of holies believer? Aber sind wir Gläubige des Allerheiligsten? Do we go into God's very presence? Und gehen wir hinein in die direkte Gegenwart and Gottes? And this is through the blood. Und das geschieht durch das Blut. Many of us are afraid of God's presence. Viele haben Angst vor der Gegenwart Gottes. We don't want that kind of Christianity. Solche Art Christen wollen wir nicht. It makes us uneasy. Das macht uns ein wenig unwohl. You see, you don't know me. Nun, du kennst mich ja nicht. There's so many things inside that are unsettled. Da gibt es so viele Dinge in mir drinnen, die sind noch nicht geklärt. Don't talk about God's very presence. That's frightening for me. Sprich nicht über die Gegenwart Gottes mit mir. Das macht mir Angst. I've been alone in my room. Ich war da allein in meinem Zimmer. But I'm afraid. Aber ich habe Angst. I know my heart. Ich kenne ja mein Herz. This is one kind of a person. Das ist die eine Art von Leuten. This is the second, actually. Eigentlich der zweite schon. The person who does, who knows that they're a sinner. Eine Person, die weiß, dass sie Sünder ist. But doesn't believe that Jesus' blood is enough. Aber nicht daran glaubt, dass das Blut von Jesus ausreicht. That's the second kind. The first kind. Und der erste eben. They believe that Jesus' blood saved me. Die glauben sehr wohl, dass das Blut Jesus sie rettet hat. But now their Christian experience is doing good. Aber nun bedeutet ihr Christsein Gutes zu tun. Oh Father, I'm coming to you today. Oh Vater, ich komme zu dir heute. I haven't sinned yet, so I feel good. Ich habe noch nicht gesündigt, also fühle ich mich jetzt gut. I do have a favor. Aber ich habe ein Anliegen. Since I'm doing so good. Nachdem es mir eben so gut geht. I read my Bible for an hour. Ich habe jetzt eine Stunde lang in der Bibel gelesen. And I gave to the poor. Und ich habe Armen so, Geld gegeben. I need help. Also ich brauche jetzt Hilfe. And I'm sure you'll help me today. Und ich bin mir sicher, dass du mir heute helfen wirst. It's been a good day. Es ist ein guter Tag See, bis jetzt. That is trampling the blood. Das bedeutet es, das Blut von Jesus zu treten. And you can read that in verse 29. That's trampling the blood. Ihr könnt davon lesen im Vers 29. Wir zertreten das Blut Jesu. Das machen wir nicht. That's the first or the second kind. Two kinds of people. So zwei verschiedene Art von Menschen. One person. Der eine. Believes they're good enough. Glaubt, dass er gut genug ist. In themselves. In sich selbst. Another doesn't think he's good enough. Und der andere glaubt nicht, dass er gut genug ist. So you've got one person trying to get in. Also der eine, der versucht da hineinzukommen. Who shouldn't go in. Der da nicht hineingehen sollte. Then you have another person who should go in, but doesn't go in. Ist da der andere, der hineingehen sollte, aber nicht hineingeht. You see that? Seht ihr den Unterschied? Two kinds of problems. Zwei verschiedene Probleme. But it's always the blood. Aber es geht immer um das Blut. It doesn't have anything to do with me. Und da hat's nichts mit mir zu tun. If I go before the Lord, wenn ich vor den Herrn trete, on the basis of the blood, auf der Grundlage des Blutes, heaven will open up for me. Dann wird sich der Himmel für mich öffnen. Lord, it's been a miserable day. Herr, das war ein ganz schrecklicher My Tag. Kids are out of their minds. Meine Kinder, die haben fast durchgedreht. Ach, I feel like there's a thousand demons in this home. Ich denke, da gibt's tausende von Dämonen hier in diesem Haus. So fühle ich mich. I feel horrible. Ich fühle mich ganz schrecklich. I feel like just a piece of sin. Einfach wie ein Stück Sünde. Like black. Ganz schwarz. But I come before you through the blood. Aber ich komme zu dir jetzt durch das Blut. Blood. Thank you, Lord. Durch das Blut, danke, Herr. Father in heaven, I need help. Oh, Vater im Himmel, ich brauche Hilfe. I thank you that you always hear me. Und ich danke dir, dass du mich immer hörst. Because I have access through the blood. Weil ich durch dein Blut Zutritt habe. And we have access. Wir haben diesen Zutritt. This is the holy of holies. Das ist das Allerheiligste. God is giving us his full attention. Gott gibt uns seine ganze Aufmerksamkeit. And his presence. Und seine Gegenwart. And this is what transforms our life. Und das verändert uns im Leben. Many people, many Christians are just outer court Christians. Also viele Christen, die bleiben da draußen im Vorhof. Some are even better. Manche sind noch ein wenig besser. They're in the word. Sie sind im Wort, trusting the Holy Spirit for illumination, vertrauen dem Heiligen Geist, dass er sie erleuchtet. But they never go in. Aber sie gehen niemals hinein. They never go through the veil. Sie gehen dann niemals hindurch diesen Vorhang. They never go outside of themselves. Sie treten niemals einen Schritt zur Seite von sich selbst. In the purest form of humility. In der reinsten Form der Demut. Oh God, be merciful to me, the sinner. Oh Gott, sei mir Sünder barmherzig. But I will not disgrace the blood. I will come into your presence. Wenn ich das Blut jetzt nicht zertrete, dann kann ich in die Gegenwart Gottes kommen. Here I am, Lord. Da bin ich, Herr. Worthy because of the blood. Würdig wegen des Blutes. Thank you, Lord. Danke, Herr. I'd like to spend some time with you. Ich möchte Zeit mit dir jetzt verbringen. Speak with me. Sprich zu mir. A holy of holies Christian. Ein Christ des Allerheiligsten. So with that, let's pray. Also mit dem wollen wir beten. And let's go before the Lord. Und vor den Herrn treten. Maybe you're here this morning. Vielleicht bist du heute hier. And you have never received Christ. Und du hast Christus noch niemals angenommen. If you died today, wenn du heute stirbst, you have no assurance of eternal life. Dann hast du keine Gewissheit des ewigen Lebens. Pray with me. Dann bete jetzt mit And mir. Let's go before the Lord. Treten wir vor den Herrn. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, danke heute, that because of the blood of Jesus, dass wir wegen deines Blutes von Jesus, we have access to you. Dass wir Zutritt haben zu And dir. Maybe there's somebody here, und vielleicht ist da jemand heute, who doesn't know you, der dich nicht kennt. Pray with me. Dann bete mit mir. And say, Lord Jesus, und sage, Herr Jesus, I receive you by faith, ich nehme dich im Glauben auf, through a prayer, durch ein Gebet. Be my Lord, sei mein Herr, be my Savior, sei mein Erretter. Be my high priest. Sei mein Hohepriester. Before the Father. Vor dem Vater. I want access to God. Ich möchte Zutritt zu Gott haben. In your name. In deinem Namen. Pray with me. bete mit mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. And save me. Und errette mich. Wash me in the blood. Wasch mich in diesem Blut. And raise me from the dead. Und weck mich auf von den Toten. To a new and living way. Auf eine neue und lebendige Weise. In Jesus' name. Hin zu einem Weg in Jesu Namen. Now, if you're here today, und wenn du heute da bist, with all our eyes closed, alle Augen sind geschlossen. If you want me to pray for you, just lift your hand up. Wenn du möchtest, dass ich für dich beten soll, dann I want heb to deine receive Hand. The Lord today. Wenn du heute den Herrn annehmen möchtest. Thank you for that one, two, three. Thank you for. Danke für diese vier, fünf. Thank you, Lord. Anyone else? Gibt's da noch jemand? I want to pray for you. Thank ich möchte you for für euch hand. Beten. Thank you for that hand. Danke für diese Hand. Father, you see these hands. Vater, du siehst diese Hände. And you see these hearts. Und du siehst diese Herzen. Oh Father, shine your presence on their heart. Herr, scheine mit deiner Gegenwart hinein in diese Herzen. Transform their lives. Verwandle ihre Leben. Through the power of the blood. Durch die Kraft des Blutes. Give them a heart for your word. Und gib ihnen ein Herz für dein Wort. For the holy place. Für das Allerheiligste. Your Holy Spirit. Für deinen Heiligen Geist. And a prayer life, Lord. Und für ein Gebetsleben, Herr. Thank you for this moment. Danke für diesen Moment. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And amen.